Grad wolltest du zum Schutz dein Schild erheben, als dich ein Hieb traf aus dem Hinterhalt. Ach, Mütterchen, du großes Land der Russen, Schmerz im Gesicht, die Hand zur Faust geballt.